Erster, wir berichten über das Wort des Lebens, das von Anfang an da war und das wir selbst gehört, gesehen und berührt haben. Zweiter, dieses Leben ist sichtbar geworden, weshalb wir es bezeugen und euch von dem ewigen Leben erzählen, das beim Vater war und uns gezeigt wurde. Dritter, alles, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir euch, damit ihr eine Gemeinschaft mit uns habt, die uns mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbindet. Vierter, wir schreiben euch diese Worte, damit unsere Freude durch diese Gemeinschaft vollkommen wird. Fünfter, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, Gott ist Licht, und in ihm gibt es absolut keine Dunkelheit. Sechster, wenn wir behaupten, eine Verbindung zu ihm zu haben, aber weiterhin in der Dunkelheit leben, dann lügen wir und handeln nicht nach der Wahrheit. Siebter, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von jeder Sünde. Achten, falls wir behaupten, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Neunter, wenn wir aber unsere Sünden offen zugeben, ist Gott treu und gerecht, so dass er uns die Sünden vergibt und uns von allem Unrecht reinigt. Zehnter, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, stellen wir Gott als Lügner dar und sein Wort hat keinen Platz in uns.